Abschnitt 1 aus Oliver Twist, Band 3 von Charles Dickens. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Oliver Twist, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. 39. Kapitel. Welches neue Entdeckungen enthält und zeigt, dass Überraschungen gleich Unglücksfällen selten allein kommen. Roses Lage war in der Tat nicht in einem geringen Grade schwierig, denn während sie das lebhafteste Verlangen empfand, das geheimnisvolle Dunkel zu durchdringen, das Olivers Geschichte umhüllte, konnte sie doch nicht umhin, das Vertrauen zu ehren, welches die Unglückliche, mit der sie soeben gesprochen, in sie als ein junges, argloses Mädchen gesetzt hatte. Die Worte und das ganze Wesen derselben hatten Rosa tief gerührt, und ihrer Zuneigung für ihren jugendlichen Schützling gesellte sich der ebenso heiße Wunsch zu, die Verlorene zur Reue und Hoffnung zurückzuführen. Mrs. Maylie hatte beabsichtigt, nur 3 Tage in London zu verweilen und dann auf einige Wochen nach einem entfernten Orte an der Südküste abzureisen. Es war Mitternacht zwischen dem 1. und 2. Tage. Für welche Schritte konnte sich Rosa binnen 48 Stunden entscheiden? Und wie konnte sie die Reise aufzuschieben suchen, ohne Vermutungen zu wecken, dass sich etwas Besonderes ereignet? Mr. Losburn weilte im Hause und beabsichtigte auch noch die 2 folgenden Tage zu bleiben, allein Rosa kannte die ungestüme Lebhaftigkeit des Ehrenmannes zu wohl und dachte sich im Voraus zu deutlich den Zorn, welchen er im 1. Ausbruche seiner Entrüstung auf das Werkzeug der 2. Entführung Olivers werfen würde, um es zu unternehmen, ihm das Geheimnis, solange ihre Gegenvorstellungen zugunsten Nancys von keiner Seite unterstützt wurden, anzuvertrauen. Dies waren die Gründe, welche Rosa zu dem Entschlusse bewogen, ihre Tante nur mit der größten Vorsicht von der Sache in Kenntnis zu setzen, da dieselbe, wie sie voraussah, nicht verfehlen würde, sich mit dem würdigen Doktor über die Angelegenheit zu beraten. Aus denselben Gründen war nicht daran zu denken, sich an einen Rechtskundigen zu wenden, selbst wenn sie gewusst, wie sie sich dabei zu benehmen haben würde. Einmal stieg der Gedanke in ihr auf, Harrys Beistand in Anspruch zu nehmen, allein er weckte die Erinnerung an ihr letztes Scheiden von ihm wieder auf, und es deuchte ihr unwürdig, ihn wieder in ihre Nähe zu ziehen, da es ihm, und bei dieser Vorstellung traten ihr die Tränen in die Augen, jetzt vielleicht gelungen war, sie zu vergessen und auf eine andere Art glücklich zu sein. Durch diese wechselnden Betrachtungen aufgeregt und sich bald für diese, bald für jene Maßregel entscheidend, bald alle verwerfend, brachte Rosa die Nacht in schlafloser Bangigkeit hin und fasste, nachdem sie am folgenden Tage die Sache abermals überlegt hatte, den verzweifelten Entschluss, trotz allen Bedenken Harry Maylie zu Rate zu ziehen. »Wenn es ihm auch peinlich sein wird, hierher zurückzukehren, ach, wie peinlich wird es erst sein für mich«, dachte sie sinnend. »Doch vielleicht kommt er nicht, er wird vielleicht schriftlich antworten oder auch kommen und mich ängstlich zu meiden suchen, wie damals, als er fortreiste. Ich hatte es nicht erwartet, doch es war für uns beide besser, viel besser, und Rosa legte hier die Feder nieder und wendete sich hinweg, gleichsam als ob sie zu vermeiden wünschte, dass auch nur das Papier, das ihre Botschaft ausrichten sollte, ein Zeuge ihrer Tränen sein möchte. Sie hatte die Feder schon 20-mal wieder ergriffen und sie ebenso oft wieder zur Seite gelegt und die Fassung der allerersten Zeile ihres Schreibens hin und her überlegt, ohne auch nur eine Silbe niedergeschrieben zu haben, als Oliver, der mit Mr. Giles von einer Wanderung durch die Stadt zurückgekehrt war, in atemloser Hast und lebhaftester Unruhe in das Zimmer trat, wie wenn ein neues Unglück zu fürchten wäre. »Oliver, warum siehst du so erschreckt aus?« fragte Rosa ihm entgegentretend. »Rede, mein Kind!« »Ich kann kaum, mir ist es, als ob ich ersticken müsste,« erwiderte der Knabe. »Ach, dass ich ihn doch noch gesehen und dass Sie sich überzeugen werden, dass ich Ihnen die reine Wahrheit erzählt habe.« »Ich habe nie daran gezweifelt, dass du die Wahrheit geredet hast, mein Lieber,« versetzte Rosa besänftigend. »Doch was bedeutet dies alles? Von wem ist die Rede?« »Ich habe den Herrn gesehen,« erwiderte der Knabe, »den Herrn, der so gütig gegen mich war, Mr. Brownlow, von dem wir so oft gesprochen haben.« »Wo?« fragte Rosa. »Er stieg eben aus einem Wagen und ging in ein Haus,« erwiderte Oliver, indem Freudentränen aus seinen Augen hervorstürzten. »Ich redete ihn nicht an, ich konnte nicht, denn er sah mich nicht, und ich zitterte so, dass ich nicht imstande war, zu ihm zu gehen. Aber Giles erkundigte sich, ob er in dem Hause wohnte, und man sagte, ja.« »Sehen Sie,« fuhr er fort, ein Stückchen Papier entfaltend, »hier steht es, da wohnt er. Ich will sogleich hingehen. Oh Gott, ich werde mich nicht fassen können, wenn ich ihn sehe und seine Stimme wieder höre.« Rosa Maylie hatte unter diesen und noch vielen ähnlichen Ausrufungen der Freude des Knaben große Mühe, Mr. Brownlows Adresse zu lesen. »Cravenstraße, Strands«, sie beschloss indes nach einiger Zeit Olivers Entdeckung ohne Säumen zu benutzen. »Schnell«, sagte sie, »gib Befehl, einen Mietwagen kommen zu lassen und halte dich bereit, mich zu begleiten. Ich werde dich ohne einen Augenblick zu verlieren hinbringen und will nur erst meiner Tante sagen, dass wir auf eine Stunde ausfahren wollen. Ich werde ebenso bald fertig sein als du selbst.« Es bedurfte bei Oliver keiner Mahnung zur Eile, und in weniger als 5 Minuten befanden sie sich auf dem Wege nach der bezeichneten Straße. Als sie angelangt waren, ließ Rosa Oliver unter dem Vorwande, den alten Herrn auf sein Erscheinen vorzubereiten, allein im Wagen, stieg aus und schickte durch den Diener ihre Karte mit der Bitte hinauf, Mr. Brownlow in sehr dringenden Angelegenheiten sprechen zu dürfen. Der Diener kehrte bald wieder zurück, um sie zu ersuchen, hinaufzutreten. Sie folgte ihm in eines der oberen Zimmer, wo sie einen ältlichen, in einem glasgrünen Rocke sich präsentierenden Mann, in dessen Mienen unverkennbare Herzensgüte sich ausdrückte, fand. Nicht weit von ihm erblickte sie einen zweiten alten Herrn in Nankin-Beinkleidern und Gamaschen, der nicht absonderlich wohlwollend aussah, und da saß, die Hände auf den Knauf eines schweren Spazierstocks gestützt und das Kinn auf demselben ruhend. »Ah«, sagte der alte Herr im glasgrünen Rocke, eilfertig und mit Zuvorkommenheit aufspringend. »Ah, entschuldigen Sie, meine junge Dame, ich glaubte, es wäre irgendeine zudringliche Person, die, Sie werden mich gütigst entschuldigen, bitte lassen Sie sich nieder.« »Mr. Brownlow, wenn ich nicht irre, Sir«, sagte Rosa, nachdem sie auf den anderen Herrn einen Blick geworfen hatte. »So ist mein Name, ja«, erwiderte der alte Herr, »dies ist mein Freund, Mr. Grimwick. Grimwick, Sie haben wohl die Gefälligkeit und verlassen uns auf einige Minuten.« »Ich glaube nicht, dass es notwendig sein wird, den Herrn zu bemühen«, bemerkte Rosa. »Wenn ich nicht irre, so ist ihm die Angelegenheit, in welcher ich Sie zu sprechen wünsche, nicht fremd.« Brownlow gab seine Einwilligung durch eine leichte Kopfneigung zu erkennen, und Grimwick, der eine sehr steife Verbeugung gemacht hatte und aufgestanden war, machte eine zweite sehr steife Verbeugung und nahm wieder Platz. Was ich Ihnen mitzuteilen habe, wird Sie ohne Zweifel sehr überraschen, begann Rosa natürlich verlegen. Sie erwiesen einst einem mir sehr teuren jungen Freunde viel Wohlwollen und Güte, und ich bin überzeugt, dass es Sie freuen wird, wieder von ihm zu hören. »Einem jungen Freunde?« sagte Mr. Brownlow. »Darf ich seinen Namen wissen?« »Oliver Twist«, erwiderte Rosa. Kaum waren die Worte ihrem Munde entflohen, als Grimwig, der sich gestellt hatte, als ob ihn der Inhalt eines auf dem Tische liegenden großen Buchs lebhaftig interessierte, dasselbe mit großem Geräusche zuschlug, sich zurücklehnend aus seinem Antlitze jeden Ausdruck, den der äußersten Verwunderung ausgenommen, verbannte und lange mit großen stieren Augen dasaß, worauf er, als ob er sich schämte, so viel innere Bewegung an den Tag gelegt zu haben, sich in seine vorige Stellung gleichsam wieder zurückschnellte und, indem er gerade vor sich hinstarrte, einen bangen, pfeifenden Ton erschallen ließ, der nicht in der leeren Luft, sondern in den innersten Höhlen seines Magens zu ersterben schien. Mr. Brownlow war nicht weniger erstaunt, wiewohl sein Erstaunen sich auf eine weit minder seltsame Art kundgab. Er rückte seinen Stuhl näher zu Rosa und sagte, »Erzeigen Sie mir den Gefallen, meine liebe junge Dame, die Güte und das Wohlwollen, von welchem Sie reden und wovon Sie ausgenommen niemand weiß, gänzlich außer Frage zu lassen. Und wenn Sie irgend Beweise herbeizubringen vermögen, welche geeignet sind, mir die üble Meinung zu benehmen, die ich vormals von dem genannten unglücklichen Kinde zu hegen mich bewogen fand, so teilen Sie sie mir mit. Ich bitte dringend darum.« »Ein böser Bube, ich will meinen Kopf aufessen, wenn es nicht ist«, brummte Grimwig, vermöge einer bauchrednerischen Gewalt redend und ohne einen Gesichtsmuskel in Bewegung zu setzen. »Der Knabe besitzt einen reinen Sinn und ein warmes Herz«, sagte Rosa vor Unmut errötend, »und die Allmacht, der es gefallen, ihm Prüfungen über seine Jahre aufzuerlegen, hat in seiner Brust Gefühle und Gesinnungen keimen lassen, welche unzähligen Ehre machen würden, die seine Jahre sechsfach zählen.« »Ich bin erst 61«, bemerkte Grimwig mit derselben starren Unbeweglichkeit, »und da es mit dem Teufel zugehen müsste, wenn dieser Oliver nicht wenigstens 12 Jahre alt ist, so sehe ich das Zutreffende der Bemerkung nicht ein.« »Achten Sie nicht auf meinen Freund, Miss Maylie«, sagte Brownlow, »er meint es doch nicht so.« »Das tut er allerdings«, grämelte Grimwig. »Nein, er tut es nicht«, beharrte Brownlow, der offenbar immer erzürnter wurde. »Er will seinen Kopf aufessen, wenn er es nicht tut«, beteuerte Grimwig. »Er verdiente ihn zu verlieren, wenn er es täte«, entgegnete Brownlow. »Und er möchte denjenigen sehen, der es zu versuchen wagte, ihm den Kopf zu nehmen«, erwiderte Grimwig, seinen Stock mit Heftigkeit gegen den Fußboden stoßend. Nachdem die alten Herren so weit gediehen waren, nahmen beide eine Prise Schnupftabak und drückten darauf gemäß ihrer unabänderlichen Gewohnheit einander die Hände. »Und nun, Miss Maylie«, begann Brownlow sich wieder zu Rosa wendend, »lassen Sie uns zu dem Gegenstande zurückkehren, an welchem Ihre Menschenliebe einen so großen Anteil nimmt. Darf ich wissen, welche Kunde Sie von dem armen Knaben besitzen? Erlauben Sie mir zu beantworten, dass ich, um ihn ausfindig zu machen, alle zu Gebot stehende Mittel erschöpft habe und dass seit meiner Reise außer Landes meine erste Meinung, dass er mich belogen und durch seine ehemaligen Genossen beredet gewesen, mich zu berauben, bedeutend erschüttert worden ist.« Rosa, welcher diese Rede Zeit gestattet, ihre Gedanken zu sammeln, belehrte Brownlow über alles, was sich mit Oliver zugetragen, seit er das Haus desselben verlassen, und verschwieg ihm einstweilen nur Nancys unter vier Augen ihm anzuvertrauende Mitteilungen. Sie schloss mit der Versicherung, dass der einzige Kummer, welchen der Knabe seit einigen Monaten empfunden, dem Übelstande zuzuschreiben sei, dass er seinen ehemaligen Wohltäter und Freund nirgends habe finden können. »Gott sei Dank«, rief der alte Herr, »diese Kunde macht mich glücklich, sehr glücklich. Doch Sie haben mir nicht gesagt, wo er sich gegenwärtig befindet, Miss Maylie. Verzeihen Sie mir, doch weshalb haben Sie ihn nicht mitgebracht?« »Er wartet im Wagen vor der Tür«, erwiderte Rosa. »Vor meiner Tür«, rief der alte Herr freudig überrascht aus, eilte, ohne ein Wort zu sagen, hinaus die Treppe hinunter, sprang auf den Wagentritt und in den Wagen hinein. Sobald er fort war, hob Grimwig den Kopf empor, balancierte seinen Stuhl auf einem Hinterbeine desselben und beschrieb, ohne aufzustehen und mit Hilfe seines Stocks und des Tisches, drei ganze Kreise. Nachdem er diese Evolution glücklich ausgeführt hatte, sprang er auf und humpelte nach besten Kräften zum wenigsten ein Dutzend Male im Zimmer auf und ab, blieb plötzlich vor Rosa stehen und küsste sie ohne alle weitere Einleitung. »Psst«, sagte er, als Rosa über dieses ungewöhnliche Verfahren ein wenig erschreckt aufstand. »Seien Sie ohne Furcht, ich bin alt genug, um Ihr Großvater zu sein. Sie sind ein wackeres, ein sehr gutes Mädchen. Ich habe Sie lieb. Da kommen Sie!« Bei diesen Worten warf er sich mit einer geschickten Wendung auf seinen Sitz, und in demselben Augenblicke trat Brownlow mit Oliver herein, den Grimwig sehr gnädiglich begrüßte. Ach, wenn die Freude dieses Augenblick Rosas einzige Belohnung gewesen wäre für alle ihre Sorgen und Ängste um Oliver, sie würde sich hinlänglich belohnt gefühlt haben. »Es ist aber noch jemand, den wir nicht vergessen dürfen«, sagte Brownlow nach der Klingelschnur greifend. »Sag Mrs. Bedwin, sie möchte heraufkommen«, befahl er dem hereintretenden Diener. Die bejahrte Haushälterin erschien sogleich, machte ihren Knicks und blieb der Befehle des Herrn gewärtig an der Türe stehen. »Mein Gott, Sie werden ja alle Tage blinder«, sagte Brownlow ein wenig verdrießlich. »Mag wohl sein, Sir«, erwiderte die gute Alte, »in meinen Jahren pflegen die Augen nicht stärker zu werden, Sir.« »Das hätte ich Ihnen auch sagen können«, entgegnete Brownlow. »Doch setzen Sie Ihre Brille auf und sehen Sie zu, ob Sie nicht selbst entdecken können, weshalb ich Sie habe heraufkommen lassen.« Die alte Frau begann sogleich in ihren Taschen zu wühlen, aber Olivers Geduld hielt die Probe nicht aus. Er überließ sich dem Drange seiner Gefühle und warf sich in ihre Arme. »Gott sei mir gnädig! Es ist mein unschuldiger Knabe«, rief sie aus, indem sie ihn zärtlich in die Arme drückte. »Meine liebe alte Pflegemutter«, rief Oliver. »Gott, ich wusste es wohl, dass er zurückkehren würde. Wie gesund und blühend er aussieht und ist oben ein Wienes Edelmanns Sohn gekleidet. Wo bist du so lange gewesen? Ach, es ist dasselbe süße Gesichtchen, aber nicht so blass. Dasselbe sanfte Auge, aber nicht so trübe. Sie sind mir gar nicht aus dem Sinne gekommen und sein stilles Lächeln auch nicht. Ich habe sie Tag für Tag neben denen meiner eigenen lieben Kinder gesehen, die, seit ich ein fröhliches junges Weib war, tot und dahingegangen sind.« Sich so ihrer Redseligkeit überlassend und Oliver bald von sich haltend, um ihn genauer ansehen zu können und ihn bald zärtlich an die Brust drückend und ihm die Locken aus dem Gesichte streichend, weinte und lachte die gute alte Seele in demselben Atem. Brownlow überließ beide dem Austausch ihrer Gefühle und führte Rosa in ein anderes Zimmer, wo sie ihm einen ausführlichen Bericht über ihre Unterredung mit Nancy erstattete, die ihn nicht wenig überraschte und in Verwirrung und Unruhe setzte. Rosa sagte ihm auch ihre Gründe, weshalb sie nicht ihren Freund Losburn zunächst zum Vertrauten gemacht hätte. Der alte Herr äußerte, sie habe daran sehr klug getan und erklärte sich bereit, mit dem würdigen Doktor selbst in Beratung zu treten. Um ihm hierzu eine baldige Gelegenheit zu verschaffen, wurde verabredet, dass er noch an demselben Abend um 8 Uhr im Hotel vorkehren und dass mittlerweile Mrs. Maylie von allem, was vorgefallen war, vorsichtig in Kenntnis gesetzt werden sollte. Sobald diese vorläufigen Bestimmungen getroffen waren, kehrten Rosa und Oliver wieder nach Hause zurück. Rosa hatte das Maß der Entrüstung des trefflichen Doktors keineswegs überschätzt, denn kaum war ihm Nancys Erzählung offenbart worden, als er seinen Zorn in einem Strome von Verwünschungen und Drohungen ergoss, sie zum ersten Schlachtopfer des vereinten Scharfsinnens der Herren Blathers und Duff zu machen gelobte und sogar den Hut aufsetzte, in der Absicht fortzueilen und den Beistand der genannten Ehrenmänner in Anspruch zu nehmen. Und er würde im ersten Losstürmen sein Vorhaben, ohne die Folgen des allergeringsten Nachdenkens zu würdigen, ohne Zweifel ausgeführt haben, wenn er nicht zurückgehalten worden wäre, teils durch den gleichmäßigen Ungestüm Brownlows, der selbst ein leicht erzürnliches Temperament besaß, und teils durch die Gründe und Gegenvorstellungen, die man für die zweckdienlichsten erachtete, ihn von seinem schwindelköpfigen Verfahren zurückzubringen. »Was ist aber zum Geier zu tun?« sagte der hitzige Doktor, als sie in das Zimmer zu den beiden Damen getreten waren. »Wir sollen doch nicht all das männliche und weibliche Gesindel unseres Danks versichern und es bitten, 100 oder ein paar 100 Pfund als ein geringes Zeichen unserer Achtung und als einen kleinen Beweis unserer Erkenntlichkeit für ihre Güte gegen Oliver anzunehmen?« »Das eben nicht«, erwiderte Brownlow mit Lachen, »allein wir müssen besonnen und mit großer Vorsicht handeln.« »Besonnen und vorsichtig«, rief der Doktor aus, »ich würde die Halunken samt und sonders zum...« »Es ist einerlei, zu wem Sie sie schicken würden«, unterbrach ihn Brownlow. »Doch fragen Sie sich selbst, ob wir mögen sie schicken, wohin wir wollen, eine Hoffnung haben, dadurch zum Zwecke zu gelangen.« »Zu welchem Zwecke?« fragte der Doktor. »Dem einfachen Zwecke zu erforschen, wer Olivers Eltern gewesen und ihm seine Erbschaft wieder zuzuwenden, um welche er, sofern alle vorliegenden Angaben begründet sind, schändlich betrogen worden ist.« »Ah«, sagte Losburn sich mit dem Schnupftuche Kühlung zuwehend, »das hätte ich bald vergessen.« »Sie begreifen also«, fuhr Brownlow fort, »was würden wir denn Gutes stiften, wenn wir, angenommen, es wäre ausführbar, ohne die Sicherheit des armen Mädchens zu gefährden, die Bösewichter dem Arme der Gerechtigkeit überlieferten? Das Gute, dass einige von ihnen baumelten und die übrigen deportiert würden«, meinte der Doktor. »Sehr wohl«, erwiderte Brownlow lächelnd, »allein Sie werden dafür seinerzeit ohne Zweifel schon selber sorgen, und wenn wir Ihnen vorgreifen, so scheint's mir, wir werden eine arge Don Quixoterie begehen und unserem oder doch Olivers Interesse, was aber dasselbe ist, geradezu widerhandeln.« »Wieso denn?« fragte der Doktor. »Ist es nicht klar genug«, erwiderte Brownlow, »dass es uns äußerst schwer werden wird, dem Geheimnisse auf den Grund zu kommen, wenn wir nicht imstande sind, den Monks zum Beichten zu bringen? Das aber kann nur durch List geschehen und dadurch, dass wir ihn fassen, wenn er eben nicht von dem übrigen Gelichter umgeben ist. Denn gesetzt auch, dass er aufgegriffen würde, Wir haben keine Beweise wider ihn. Er hat, soviel wir wissen oder soweit es aus den Umständen hervorgeht, an keinem Diebstahle oder Raube der Bande teilgenommen. Wenn er auch nicht freigesprochen würde, so ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass er eine weitere Strafe erhielte, als die, dass man ihn eine Zeit lang als Landstreicher einsperrte, und sein Mund würde dann hinterher für immer so fest geschlossen sein, dass wir unsere Zwecke ebenso wenig erreichten, als wenn er taub, stumm, blind und blödsinnig wäre. »Ich frage Sie abermals«, sagte der Doktor heftig, »ob Sie das dem Mädchen gegebene Versprechen vernünftigerweise für bindend halten, ein Versprechen, das in der besten und wohlwollendsten Absicht gegeben ist, aber wirklich...« »Ich bitte, lassen Sie den Punkt unerörtert, meine verehrte junge Dame«, sagte Brownlow Rosa zuvorkommend. »Das Versprechen soll gehalten werden. Ich glaube nicht, dass es unseren Schritten auch nur im Mindesten hinderlich sein wird. Doch bevor wir bestimmte Entschließungen in Betreff unserer zu ergreifenden Maßregeln fassen können, müssen wir notwendig das Mädchen sehen, um von ihr zu hören, ob sie uns so oder anders dazu verhelfen will oder kann, des Monks habhaft zu werden, oder wo nicht sie wenigstens zu bewegen, uns seine Person zu beschreiben und uns zu sagen, wo er sich zu verstecken pflegt oder wo er sonst zu finden sein mag. Das kann nun vor dem nächsten Sonntagabend nicht geschehen, und heute ist Dienstag. Mein Rat ist daher, dass wir uns bis dahin vollkommen ruhig und die Sache selbst vor Oliver geheim halten. Obgleich Mr. Losberne zu dem Vorschlage, 5 ganze Tage untätig zu sein, die sauersten Mienen machte, so musste er doch zugeben, im Augenblicke keinen besseren Rat zu wissen, und da sowohl Rosa als Mrs. Maylie auf Brownlows Seite traten, so wurde des letzteren Rat endlich allerseits gebilligt. »Ich nehme gern den Beistand meines Freundes Grimwick in Anspruch«, sagte Brownlow. »Er ist ein wunderlicher Kauz, besitzt aber sehr viel Scharfblick und könnte uns von wesentlichem Nutzen sein. Er ist Rechtsgelehrter von Haus aus und entsagte lediglich aus Unmut darüber, dass ihm binnen 10 Jahren nur ein einziger Prozess anvertraut wurde, dem Advokatenstande. Sie müssen indes selbst entscheiden, ob das eine Empfehlung ist oder nicht. Ich habe nichts dawider, dass Sie Ihren Freund zuziehen, wenn ich auch den meinigen zuziehen darf«, sagte Losberne und erwiderte auf Brownlows Frage, wer derselbe wäre, »der Sohn Mrs. Maylies und Miss Rosas sehr alter Freund.« Rosas Wangen wurden purpurn, sie machte jedoch keine hörbare Einwendung gegen die Motion, vielleicht weil sie erkannte, dass sie doch jedenfalls in einer hoffnungslosen Minorität sein würde, und Harry Maylie und Grimwick wurden daher zu Mitgliedern des Komitee ernannt. »Wir bleiben natürlich so lange in der Stadt«, sagte Mrs. Maylie, »als noch die geringste Aussicht vorhanden ist, unsere Nachforschung mit Erfolg fortzusetzen. Ich werde bei einer uns alle so interessierenden Sache weder Mühe noch Kosten sparen und gern hierbleiben und wenn es sein muss, 12 Monate, solange Sie mir sagen können, dass noch Hoffnung vorhanden ist.« »Gut«, versetzte Brownlow, »und da ich auf Ihren Gesichtern lese, dass Sie mich fragen wollen, wie es zugegangen, dass ich nicht zur Stelle war, Olivers Erzählung zu bewahrheiten, und dass ich das Land so plötzlich verlassen, so erlauben Sie mir, die Forderung zu stellen, dass mir nicht eher Fragen vorgelegt werden, als bis ich es für geeignet achte, denselben durch meine Geschichte zuvorzukommen. Glauben Sie mir, meine Forderung hat Ihren guten Grund, denn wenn ich von ihr abginge, könnte ich vielleicht Hoffnungen erwecken, welche nie verwirklicht würden und nur alle schon hinlänglich zahlreichen Schwierigkeiten und Täuschungen noch vermehrten. Meine Herrschaften, wir sind zum Abendessen gerufen und Oliver, der einsam im anstoßenden Zimmer verweilt, wird am Ende glauben, dass wir seiner müde geworden wären und einen finstern Anschlag ausdächten, ihn wieder in die Welt hinauszustoßen. Mit diesen Worten reichte der alte Herr Mrs. Maylie die Hand und führte sie in das Speisezimmer. Losburne folgte mit Rosa, und die Beratung hatte damit ein Ende. Ende von Abschnitt 1. Braunschweig, 21. August 2024.